1. Erinnery ditchen deinen Skopfer in deiner Jugend, bever die schwierigen Tage des Alters eintreten und die Jahr kommen, in denen du kein Freud mehr finden wirst. 2. Tuesday dies, bever dein Leben metaphorisch verdunkelt word, why when sun, licht, monden stern ihren Glanz verlieren und nach dem Regen nur noch Wolken zu rückkehren. 3. Dies ist die Zeit, in der die Hand, die das Haus bewatchen, zitten, die starken Männer sich krummen, die Zahn, die Malen, when I go where den und die Organ, die Dirch die Fenster blicken, trub where den. 4. Dann word die Tür zur Straße hin verschlossen, die das Geräusch der Mal Lisa word, man schon beim Gesang eins Vogels erwachten die Stimmen der Sangerin in Verstammen. 5. Man fürchtet sich vorhohen und gefahren auf dem Weg, das Haar word weiß wie Mandelbluten, der Mensch bewegt sich langsam wie ein Huschreck und der Appetit last nack. Denn der Mensch get seinem Eugen heim entgegen, warin die Trauenden auf der Straße am Hergehen. 6. Erinnery ditch, bever der Silben Faden reist, die Goldene Scale zerbricht, der Krugen Brunnen zerschelt und das Radem Schacht zerbroken word. 7. Dann kurt der Körper als Staub zerode Zurück, von der Ogenemen word, und der Geist kurt zu Gott Zurück, der ingegeben hat. 8. Als ist Vergenglitch und Schinlos, sag der Predige, wirklich als ist Vergenglitch, 9. Der Predige war nicht ne Weiser, sondern lert das Vokorch Erkenntnis, in dem sorgfältig überlegt, forschte und viel Sprach formuliert. 10. Der Predige bemüht sich, angenehm und aufrichtig wort zu finden, die wahrhaftig niedergeschrieben worden. 11. Die Wort der Weis und sind wie Stascheln, die zum Nachdenken anregen und die gesammelten Sprach sind wie fest eingeschlagen Nagel, sie stammen all von einem einzigen Hörten. 12. Darüber hinaus, mein Sohn, lass dich warnen, es gibt kein Ende des Bücherschreibens und übermassiges Studieren ermüdet den Körper. 13. Die Schlussfolgerung des Ganzen ist folgend, fürchte Gott und halte sein Gebot, denn dies ist die gesamte Pflicht des Menschen. 14. Den Gott wird Jeds Werk ins Gericht bringen, auch als Verborgen, sie es Gott oder Bose.